Abschnitt 14 aus Leben und Abenteuer des weltbekannten Seeräubers Bob Singleton von Daniel Defoe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 9. Kapitel, Teil 2. Es war ein großes Glück, dass wir noch in derselben Nacht unser Schiff losmachten, und zu unserer allgemeinen Beruhigung fanden wir etwa 1,5 Meilen von unserem jetzigen Platze entfernt ein tieferes Wasser, wo wir die Anker auswerfen konnten, so dass wir die insulanische Majestät mit ihren 100.000 Mann durchaus nicht zu fürchten brauchten. Wir machten uns in der Tat am anderen Tag einigen Spaß mit ihnen, als sie in zahlloser Menge, jedoch unseres Erachtens bei weitem nicht 100.000 Mann stark, mit einigen Elefanten herabkamen. Sie hätten uns übrigens auch mit einem ganzen Heer von Elefanten nichts anhaben können, denn wir saßen ziemlich sicher auf unserem Ankerplatz und waren außerhalb ihres Bereichs, wiewohl nicht so ganz, als wir glaubten, denn obgleich wir auf einem glatten Wasser lagen, so wären wir um ein Haar wiederum gestrandet, da der vom Ufer herkommende Wind die Ebbe ungewöhnlich weit hinausblies, so dass wir die Sandbank, auf die wir zuvor gestoßen waren, in Gestalt eines Halbmondes daliegen sahen, der uns mit seinen 2 Hörnern umging. Wir befanden uns nämlich im Mittelpunkt desselben, wie in einer runden Bucht. Übrigens sowohl von der rechten als von der linken Seite in einem tiefen, für den Augenblick aber toten Wasser. Und die 2 Hörner oder Spitzen des Sandes ragten beinahe 2 Meilen über die Stelle hinaus, wo unser Schiff lag. Auf dem östlich von uns gelegenen Teile des Sandes breitete sich die schlecht angeführte Menge der Insulaner aus, und da die meisten von ihnen nicht über die Knie oder Knöchel hinauf im Wasser standen, so schlossen sie uns auf dieser Seite sowie auf der des Landes und auch ein wenig auf der anderen Seite des Landes ein, indem sie auf einem Raum von etwa 6 Meilen einen Halbkreis oder vielmehr 3/5 eines Kreises bildeten. Das andere auf unserer Westseite gelegene Horn des Sandes war nicht ganz so seicht, weshalb sie sich in dieser Richtung nicht so weit ausdehnen konnten. Sie bedachten nicht, welchen Dienst sie uns taten und wie sie durch ihre plumpe Unwissenheit unfreiwillig unsere Wegweiser geworden waren, während wir, da der Platz nicht gehörig von uns sondiert worden war, unversehens hätten zugrunde gehen können. Außer diesen Massen von menschlichen Teufeln hatten wir auch ein sehr leckes Schiff und alle unsere Pumpen konnten das Überhandnehmen des Wassers kaum verhindern. Unsere Zimmerleute aber waren über Bord, um die Beschädigungen des Schiffes aufzufinden, zuzustopfen und es zuerst auf der einen, dann auf der anderen Seite zu flicken. Da nun unsere Leute das Schiff auf der Seite hielten, welche den auf dem östlichen Horn des Sandes stehenden wilden Scharen am nächsten lag, so war es sehr erbaulich zu sehen, wie diese vor Furcht und Freude sich nicht zu fassen wussten, dann auf einmal einander zuriefen und ein Geschrei erhoben, das ich unmöglich beschreiben kann. Während wir nun, wie man sich wohl denken kann, alle Hände voll zu tun hatten, um unsere Lecke zu verstopfen, unser Tau- und Segelwerk, welches Schaden erlitten hatte, wieder instand zu setzen, einen neuen großen Mast aufzutakeln und so weiter. Während wir das alles taten, bemerkten wir einen Haufen von etwa 1000 Leuten, welche sich von dem in der Tiefe der Sandbucht liegenden Teile des Barbarenheeres wegmachten und längs des Wassersaumes um den Sand herumkamen, dann aber ungefähr 1/2 Meile von unserer östlichen Batterieseite Halt machten. Wir sahen auch den Holländer ganz allein mit seiner weißen Flagge und allen seinen Bewegungen wie vorher nähern auf uns zukommen. Unsere Leute hatten gerade das Schiff wieder instand gesetzt und glücklicherweise unsere schlimmsten und gefährlichsten Ritze ausfindig gemacht und verstopft, als die Feinde an unsere Batterieseite kamen. Und so ließ ich denn wie tags zuvor die Boote bemannen und schickte William als Bevollmächtigten ab. Ich wäre selbst gegangen, wenn ich Holländisch verstanden hätte. Da dies nicht der Fall war, so konnte ich das Ergebnis des Gesprächs ja doch nur aus zweiter Hand erfahren, wozu es nachher immer noch Zeit war. Alle Instruktionen, die ich William gab, beschränkten sich darauf, womöglich den alten Holländer zu veranlassen, dass er an Bord kommen möchte. William ging also wie am Tage zuvor, und als er auf etwa 200 Fuß am Ufer war, ließ er seine weiße Flagge aufhissen und die Batterieseite des Bootes gegen das Ufer richten, und während seine Leute auf ihren Rudern lagen, begann er. »Nun, mein Freund, was hast du jetzt zu sagen?« »Ich komme mit demselben friedlichen Auftrag wie gestern.« »Wie kannst du von einem friedlichen Auftrag sprechen, mit allen diesen Leuten in deinem Rücken und all diesen närrischen Waffen, die sie bei sich haben? So sage denn, was du zu sagen hast.« »Der König hat uns befohlen, den Kapitän und alle seine Leute einzuladen, ans Ufer zu kommen. Zugleich hat er allen seinen Untertanen eingeschärft, ihnen mit der größtmöglichen Höflichkeit zu begegnen. Gut, und sind diese Leute deswegen gekommen, uns ans Ufer einzuladen? Sie werden euch kein Leid tun, wenn ihr friedlich an Land kommen wollt. Gut, und was denkst du, dass sie uns tun können, wenn wir nicht wollen? Ich wünsche, dass sie euch auch dann keinen Schaden zufügen. Aber ich bitte dich, Freund, sei kein Narr und Schelm zugleich. Weißt du nicht, dass wir dein ganzes Heer nicht zu fürchten brauchen und vor allem sicher sind, dass sie uns nichts zufügen können? Was veranlasst dich, so einfältig und dabei so spitzbübisch zu Werke zu gehen? Ihr glaubt euch vielleicht sicherer, als ihr wirklich seid, und wisst nicht, was sie euch tun können. Ich kann euch versichern, dass sie imstande sind, euch schweren Schaden zuzufügen und vielleicht gar euer Schiff zu verbrennen. Angenommen, dies sei wahr, wie ich überzeugt bin, dass es erlogen ist, so siehst du, dass wir noch mehrere Schiffe haben. Dabei deutete er auf die Schaluppe. Gerade um diese Zeit entdeckten wir zu unserem außerordentlichen Vergnügen die schon 13 Tage lang vermisste Schaluppe, die von Osten her in einer Entfernung von etwa 2 Meilen die Küste entlang auf uns zusteuerte. Das kümmert uns wenig. Wenn ihr auch 10 Schiffe hättet, so könntet ihr es doch nicht wagen, mit eurer Mannschaft ans Ufer zu kommen. Wir sind zu zahlreich für euch. Du sprichst schon wieder nicht, wie du denkst. Wir können dir ja einmal ein Pröbchen geben, wenn unsere Freunde zu uns gestoßen sind, denn du hörst, sie haben uns entdeckt. Die Schaluppe feuerte eben jetzt 5 Kanonen ab, um Nachricht von uns zu erhalten, denn sie sah uns nicht. Ja, ich höre sie feuern, aber ich hoffe, euer Schiff wird es nicht erwidern, denn wenn dies geschieht, so wird es unser General als Friedensbruch ansehen und seiner Armee Befehl geben, euch da im Boote mit einem Hagel von Pfeilen zu überschütten. Du kannst versichert sein, dass das Schiff feuern wird, damit die anderen es hören, jedoch nicht mit Kugeln. Wenn dein General nichts Besseres weiß, so mag er tun, was er will. Du darfst aber darauf rechnen, dass wir es mit Zinsen heimzahlen werden. Was soll ich denn tun? Geh einmal zu ihm und melde ihm vor der Hand, was ich sagte. Gib ihm zu verstehen, dass das Schiff nicht auf ihn noch auf seine Leute feuert. Dann komm wieder und sage uns, was er im Sinne hat. Nein, ich will zu ihm schicken. Wir erreichen dadurch denselben Zweck. Wie du willst. Doch glaube ich, du würdest besser daran tun, selbst zu gehen. Denn wenn unsere Leute vorher feuern, so wird er vermutlich in großen Zorn geraten. Und zwar über dich. Denn wir bekümmern uns nicht um seinen Zorn. Ihr schätzt eure Feinde viel zu gering und wisst gar nicht, wozu sie fähig sind. Du tust, als ob diese armen wilden Wichte Wunder was ausrichten könnten. So lass uns doch einmal sehen, was sie alles vermögen. Meinetwegen magst du die Friedensflagge senken, wenn du Lust hast, und damit den Anfang machen. Ich möchte viel lieber den Frieden zustande bringen, so dass wir als gute Freunde voneinander scheiden können. Du bist ein heimtückischer Schurke, denn offenbar weißt du, dass uns diese Leute nur deswegen ans Ufer locken wollen, um sich unserer Personen zu bemächtigen. Und du, der du dich einen Christen nennst, möchtest uns gern bereden, in diese Falle zu gehen und unser Leben in die Hände von Menschen zu geben, welche nichts von Mitleid, anständigen Gebräuchen oder guten Sitten wissen. Wie kannst du, der du dich einen Christen nennst, doch ein so niederträchtiger Bursche sein? Wie könnt ihr mich so nennen? Was habe ich euch getan und was verlangt ihr von mir? Dass du nicht den Verräter spielst, sondern dich benimmst wie einer, der früher Christ war und es auch gebleiben sein würde, wenn er kein Holländer wäre. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich wünschte wohl, von diesen Leuten loszukommen. Sie sind abscheulich blutdürstig. Kannst du schwimmen? Ja, das kann ich, aber wenn ich einen Versuch machen würde, zu euch hinüber zu schwimmen, so würde ich 1000 Pfeile und Wurfspieße in meinem Leibe stecken haben, bevor ich euer Boot erreichen könnte. Ich will näher zu dir hinfahren und dich, dem ganzen Haufen zum Trotz, an Bord nehmen. Wir wollen ihnen nur eine einzige Salve geben, dann stehe ich dafür, dass sie alle eiligst davonlaufen. Ich versichere euch, dass ihr euch hierin täuscht. Sie würden im Gegenteil alle sogleich ans Ufer rennen, feurige Pfeile auf euch abschießen und euer Boot, euer Schiff und alles, was ihr habt, in Feuer setzen. Wir wollen uns dieser Gefahr aussetzen, wenn du zu uns kommst. Werdet ihr mich aber auch anständig behandeln? Ich gebe dir mein Wort darauf, sobald du dich wie ein Ehrenmann aufführst. Werdet ihr mich nicht zum Gefangenen machen? Ich bürge dir mit meinem Kopfe dafür, dass du frei sein und die Erlaubnis erhalten sollst, zu gehen, wohin du willst, obgleich ich dir ehrlich gestehen muss, dass du es nicht verdienst. Eben gerade um diese Zeit feuerte unser Schiff 3 Kanonen ab, um der Schaluppe zu antworten und ihr kundzutun, dass man sie gesehen hätte. Auch verstand die Schaluppe das Zeichen sogleich und steuerte unmittelbar auf unser Schiff zu. Unmöglich aber ist es, den Schrecken, das abscheuliche Geschrei, die Verwirrung und die allgemeine Unordnung zu beschreiben, welche die 3 Schüsse unseres Schiffes unter dieser unübersehbaren Menschenmenge verursachten. Sie eilten alle zu ihren Waffen und stellten sich in eine Art Schlachtordnung auf, wobei übrigens von einer eigentlichen Ordnung durchaus keine Rede war. Auf das Kommandowort rückten sie sofort in Haufen an das Ufer und begrüßten uns sogleich mit einem dichten Hagel von Pfeilen, welche mit einem kleinen, in Schwefel oder ähnlichen Stoff getauchten Stück Tuch umwickelt waren, das durch seinen Flug in der Luft Feuer fing und nur selten versagte eines dieser Geschosse. Ich kann nicht leugnen, dass diese Angriffsweise, von der wir keinen Begriff gehabt hatten, uns anfänglich ein wenig überraschte, denn die Zahl der Pfeile war so groß, dass wir wirklich besorgten, sie möchten unser Schiff in Brand stecken. Auch entschloss sich William sogleich zurückzurudern, um uns zu überreden, dass wir die Anker lichten und in die See stechen sollten, aber es war nicht mehr Zeit dazu, denn die ungeheure am Ufer stehende Menschenmenge überschüttete das Boot und das Schiff alsbald von allen Seiten mit ihren Geschossen. Sie feuerten, wenn ich es so nennen darf, nicht alle auf einmal, so dass zeitweise eine Pause eingetreten wäre, sondern schossen, da die Auflegung ihrer Pfeile wenig Zeit erforderte, unaufhörlich fort, so dass die Luft voll Feuer war. Ich kann nicht sagen, ob sie ihre wollenen oder tuchenden Lappen erst anzündeten, bevor sie ihre Pfeile abschossen, denn ich bemerkte nicht, dass sie Feuer bei sich hatten, was indes dennoch der Fall gewesen zu sein schien. Außer dem Feuer, das der Pfeil mitbrachte, hatte er eine Spitze aus Knochen oder aus scharfen Kieselstein. Einige nahmen auch ein Metall dazu, das zwar als Metall an und für sich etwas weich, aber doch hart genug war, um stecken zu bleiben, wo es einfiel. William und seine Leute waren klug genug, sich dicht hinter ihre Schutzbretter zu legen, welche sie zu diesem Zwecke so hochgelegt hatten, dass sie sich leicht hinter denselben verbergen und gegen alles, was von der Seite kam, schützen konnten. Gegen das aber, was senkrecht aus der Luft herabfiel, hatten sie keine Abwehr. Anfangs taten sie, als wollten sie fortrudern, gaben aber doch eine Kleingewehrsalve auf die Leute bei dem Holländer ab, wobei William den seinigen einschärfte, ja genau auf die anderen zu zielen und den Unterhändler nicht zu treffen. Jetzt war das kein Rufen mehr, sondern ein so abscheuliches Geschrei, dass keiner den anderen verstehen konnte. Aber unsere Leute ruderten, nachdem sie im Anfang ein wenig rückwärts gefahren waren, kühn wieder näher auf sie zu und gaben eine zweite Salve ab, welche große Verwirrung unter den Feinden erregte, denn wir konnten vom Schiffe aus sehen, dass mehrere von ihnen getötet oder verwundet wurden. Wir hielten dies für einen höchst ungleichen Kampf und gaben daher unseren Leuten das Zeichen zurückzurudern, um auch Anteil an dem Kampfe nehmen zu können. Aber da sie so nah am Ufer waren, flogen die Pfeile so dicht über sie her, dass sie die Ruder nicht handhaben konnten. Sie spannten daher ein Segel auf, in der Hoffnung, hinter ihren Notbrettern liegend längs des Ufers hinsegeln zu können. Allein das Segel war keine 5 Minuten ausgebreitet, als es bereits von 500 Feuerpfeilen durchlöchert und zuletzt hellerloh brannte. Da nun auf diese Art die Feuergefahr für das ganze Boot vorhanden war, so plätscherten und schoben unsere Leute in den Booten liegend ihre Fahrzeuge so gut als möglich aus der Gefahr. Mittlerweile hatten sie uns Platz gemacht, so dass wir dem ganzen wilden Heere beikommen konnten. Und als wir mit dem Schiffe so nah wie möglich herangefahren kamen, feuerten wir auf die dichteste Masse desselben 6 oder 7 mal 5 Kanonen zu gleicher Zeit ab, welche mit altem Eisen und Kugeln aller Art geladen waren. Wir konnten leicht sehen, dass wir eine gewaltige Verwüstung unter ihnen angerichtet, eine Masse Menschen getötet oder verwundet hatten. Und dass sie deshalb in großer Bestürzung waren. Gleichwohl rührten sie sich nicht von der Stelle und die ganze Zeit überflogen ihre feurigen Geschosse so dicht wie zuvor. Endlich hörte auf einmal dieser Pfeilregen auf und der alte Holländer kam ganz allein ans Ufer gerannt, seine weiße Flagge wie vorher so hoch wie möglich schwingend und unserem Boote Zeichen geben, dass es wieder zu ihm kommen möchte. William hatte anfangs keine Lust, sich zu nähern. Da aber der Mann unaufhörlich winkte, so entschloss er sich endlich dazu, worauf der Holländer ihm sagte, er sei bei dem General gewesen, den das Blutbad unter seinen Leuten so möbe gemacht habe, dass er jetzt alles von ihm verlangen könnte. »Alles«, sagte William. »Was haben wir mit ihm zu schaffen? Er soll seine Wege gehen und seine Leute außer Schussweite führen. Kann er das nicht?« »Freilich«, erwiderte der Holländer, »aber er wagt es nicht, sich von der Stelle zu rühren und vor des Königs Angesicht zu treten, da er, wenn nicht einige von euren Leuten ans Ufer kämen, sicherlich zum Tode verurteilt würde.« »Ganz gut«, versetzte William, »so mag er denn sterben, denn er soll nie einen von uns in seine Gewalt bekommen, und wenn er dadurch auch sich selbst und dem ganzen Heere das Leben retten könnte.« »Aber«, setzte er hinzu, »ich will dir sagen, wie du ihn hintergehen und dabei deine eigene Freiheit gewinnen kannst, wenn dir nämlich daran liegt, deine Heimat wiederzusehen und du noch nicht verwildert genug bist, um deine Tage unter diesen Heiden und Halbmenschen zu beschließen.« »Ich wollte von Herzen gern fliehen«, antwortete er, »aber wenn ich jetzt einen Versuch machte, zu euch zu schwimmen, so würden sie, sofern sie mir im Augenblicke auch noch sind, doch so sichere Pfeile nachsenden, dass sie mich töten würden, ehe ich die Hälfte des Weges erreicht hätte.« »Aber«, entgegnete William, »ich will dir sagen, wie du seine Einwilligung bekommen kannst. Geh zu ihm und melde ihm, ich hätte mich erboten, dich an Bord zu bringen, wo du einen Versuch machen wolltest, den Kapitän ans Ufer herüber zu locken, und ich wollte ihn nicht hindern, wenn er Lust dazu habe.« Der Holländer schien über diesen Vorschlag entzückt. »Ja, das will ich tun«, rief er. »Ich bin überzeugt, dass er es mir erlauben wird.« Damit rannte er fort, als hätte er eine fröhliche Botschaft zu überbringen, und sagte dem General, William habe versprochen, wenn er mit ihm an Bord des Schiffes gehe, so wolle er den Kapitän überreden, mit ihm ans Land zu kommen. Der General war einfältig genug, ihm dazu Befehl zu geben und schärfte ihm ein, nicht ohne den Kapitän zurückzukommen, was dieser mit Vergnügen versprach und auch ehrlich hielt. William nahm ihn also in sein Boot und brachte ihn an Bord, wo er sein Versprechen erfüllte und nie mehr zurückkehrte. Da nun inzwischen die Schaluppe an die Mündung der Enge gekommen war, wo wir lagen, so lichteten wir die Anker und segelten weiter, wobei wir, als wir ziemlich nahe ans Ufer kamen, 3 Kanonen gegen sie abschossen, jedoch nur blind, denn wir hatten kein Interesse mehr, ihnen wirklichen Schaden zuzufügen. Sofort erhoben wir auf gute Seemannsart zum Abschied ein Freudengeschrei und führten ihren Gesandten von dannen. Wie es dem General erging, davon haben wir keine weiteren Nachrichten bekommen. Wir waren also wieder in der offenen See und segelten eine Zeit lang nördlich, um zu versuchen, ob wir irgendwo unsere Spezereiwaren anbringen könnten, denn wir besaßen großen Reichtum an Muskatnüssen, wussten aber nicht, was wir damit anfangen sollten. Auf die indische Küste, oder besser gesagt, unter die indischen Faktoreien, konnten wir uns nicht gut wagen. Nicht als ob wir ein Gefecht mit ihren paar Schiffen gescheut hätten, auch wussten wir, dass sie keine Kaperschiffe von der Regierung hatten und es sich deswegen nicht einfallen lassen würden, uns anzugreifen. Wenn wir einen Versuch auf sie gemacht hätten, dann würden sie ohne allen Zweifel sich zu gemeinschaftlichem Widerstand und gegenseitigem Schutze vereinigt haben. Aber ein Seeräuberschiff von beinahe 50 Kanonen wie das unsrige anzugreifen, das war offenbar nicht ihre Sache, und wir konnten deshalb ohne Sorge sein. Dagegen mussten wir zu vermeiden suchen, bei ihnen gesehen zu werden, weil sich diese Nachricht von einer Faktorei nach der anderen verbreiten würde und man sich dann gegen etwaige künftige Unternehmungen von unserer Seite gehörig verwahrt hätte. Noch weniger konnte es uns lieb sein, unter den holländischen Faktoreien an der malabarischen Küste gesehen zu werden. Denn da wir gerade solche Spezereien in Menge aufgeladen hatten, auf welche sie ein Handelsrecht zu besitzen meinten, so würden sie daraus bald ersehen, wer wir waren, und dann hätten sie uns ohne Zweifel auf alle erdenkliche Art aufzulauern versucht. Der einzige Ausweg war demnach, nach Goa zu segeln und dort womöglich unsere Spezereien an die portugiesische Faktorei zu verkaufen. Wir steuerten also dorthin, denn wir hatten 2 Tage vorher am Lande ein wenig ausgeruht, und auf der Höhe von Goa angelangt, hielten William und ich, wie gewöhnlich bei allen wichtigen Anlässen, Rat, wie wir es anfangen sollten, um hier unentdeckt Geschäfte zu machen. Wir vereinigten uns zu dem Entschlusse, dass William mit einigen zuverlässigen Burschen in der Schaluppe nach Surate, das noch weiter nördlich lag, fahren und dort als Kaufmann mit solchen Leuten von der englischen Faktorei, von denen er Günstiges erwarten konnte, einen Handelsverkehr einleiten solle. Um dies mit größtmöglicher Vorsicht zu betreiben und allem Argwohn vorzubeugen, beschlossen wir, sämtliche Kanonen herauszunehmen und nur solche Leute mitzuschicken, welche versprachen, nicht an die Küste zu gehen oder sich in keinerlei Gespräch mit Leuten, die an Bord kämen, einlassen zu wollen. Und um die Täuschung zu vollenden, suchte sich William 2 von unseren Leuten, einen der Chirurgen und einen gescheiten Kerl, einen alten Matrosen, der an der Küste von Neuengland Lotse gewesen und ein vortrefflicher Mimiker war, heraus, stützte beide als Quäker zurecht und lehrte sie verschiedene Redensarten dieser Sekte. Der alte Lotse sollte den Kapitän der Schaluppe vorstellen, der Chirurg den Doktor und der selbst den Lademeister. In dieser Vermummung nun segelte er mit der möglichst schlicht aufgemachten Schaluppe, die alles Schnitzwerks, das indes nie bedeutend gewesen war und aller Kanonen entkleidet war, nach Surate. Ich hätte freilich vorher bemerken sollen, dass wir uns einige Tage vor dem Abschied an ein kleines sandiges Eiland dicht unter der Küste verfügt hatten, wo eine gute Bucht mit tiefem Wasser war, eine recht brauchbare Reede auch außerhalb des Gesichtskreises aller Faktoreien, von denen es an der Küste wimmelte. Hier beluden wir die Schaluppe aufs Neue und befrachteten sie bloß mit solchen Dingen, die wir gern los sein wollten, insbesondere mit Muskatnüssen und Gewürznelken, wobei der erstere Artikel den Hauptteil der Ladung ausmachte. Von hier segelte William mit seinen zwei Quäkern und etwa 18 Mannen der Schaluppe nach Surate und ankerte in einiger Entfernung von der Faktorei. Er brauchte die Vorsicht, mit dem Doktor, wie er ihn nannte, auf einem Boot, das zu ihnen kam, um Fische zu verkaufen und bloß von Eingeborenen gerudert wurde, allein ans Land zu gehen. Er mietete später dieses Boot, um sich wieder darin an Bord bringen zu lassen. Sie waren noch nicht lange am Ufer, als sie Gelegenheit fanden, die Bekanntschaft einiger Engländer zu machen, welche hier wohnten und vielleicht ursprünglich in den Diensten der Kompanie gestanden hatten, jetzt aber an der Küste als selbstständige Kaufleute mit allen Artikeln, die ihnen in den Wurf kamen, Geschäfte zu machen. Der Doktor musste die Bekanntschaft einleiten. Er stellte ihnen seinen Freund, den Lademeister, vor, und nach fügte es sich, dass die Kaufleute eine ebenso große Freude an der Ware bezeigten wie unsere Leute, nur dass die Ladung ihnen ein wenig zu groß war. Indes war diese Schwierigkeit leicht zu beseitigen, denn tags darauf brachten sie noch zwei weitere Kaufleute, ebenfalls Engländer, mit, die, wie William aus ihren Reden entnehmen konnte, Lust hatten, die Waren zu kaufen und auf eigene Rechnung nach dem persischen Meerbusen zu führen. William merkte dies und dachte, wie er mir nachher sagte, sogleich, wir könnten sie ebenso gut selbst dahin bringen als diese Leute. Doch war sein Augenmerk zunächst nicht darauf gerichtet, da er nicht weniger als 35 Tonnen Muskatnüsse und 18 Tonnen Gewürznelken bei sich führte. Unter den Muskatnüssen befand sich eine bedeutende Menge Muskatblüten. Da unsere Leute aber guten Nutzen, Gewinn, gaben, so wurden sie bald handelseinig. Die Kaufleute, welche gern die Schaluppe samt allem gekauft hätten, gaben nun William die nötigen Weisungen und ließen ihn durch zwei Lotsen nach einer Bucht, etwa 6 Seemeilen von der Faktorei, bringen, wohin sie ihre Boote ruderten und die ganze Ladung einnahmen, nachdem sie William sehr anständig bezahlt hatten. Der Gesamterlös belief sich auf etwa 35.000 spanische Piaster außer einigen Wertgegenständen, die William gern nahm, 2 großen Diamanten im Werte von 300 Pfund Sterling. Als die Zahlung geleistet war, lud William die Käufer an Bord der Schaluppe ein, wo der lustige alte Quäker seine Gäste so vortrefflich unterhielt und ihnen dermaßen mit Getränken zusetzte, dass sie ganz guter Dinge wurden und in derselben Nacht nicht mehr ans Ufer gehen konnten. Sie hätten für ihr Leben gern gewusst, wer unsere Leute wären und woher wir kämen. Aber kein einziger Mann in der Schaluppe wollte irgendeine Frage von ihnen anders beantworten als in einer Weise, die ihnen zeigen musste, man treibe Spaß mit ihnen. Inzwischen ließ William im Laufe des Gesprächs die Bemerkung fallen, diese Herren wären offenbar imstande, auch noch eine weit größere Ladung zu kaufen und hätten uns vielleicht 2-mal so viele Spezereien abgenommen, wenn wir sie gehabt hätten. Sodann bat er den lustigen Kapitän, ihnen auseinanderzusetzen, wie sie noch eine andere Schaluppe besäßen, die in Mamagon läge und ebenfalls ein bedeutendes Quantum Spezereiwaren an Bord hätte. Wenn dieselben bis zu seiner Rückkehr noch nicht verkauft sei, so wolle er sie auch hierher bringen. Die neuen Kunden zeigten so viel guten Willen, dass sie mit dem alten Kapitän schon im Voraus einen Handel abschließen wollten. Dieser sagte jedoch, »Nein, nein, Freunde, ich handle nicht mit euch, ohne dass ihr die Waren in Augenschein genommen habt. Überdies weiß ich nicht, ob der Besitzer der Schaluppe seine Ladung nicht bereits verkauft hat. Wenn dies aber bis zu meiner Rückkehr noch nicht geschehen ist, so gedenke ich, ihn zu euch zu bringen.« Der Doktor hatte die ganze Zeit über genug zu tun, ebenso auch William und der alte Kapitän, denn er ging mehrere Male des Tages auf dem indischen Boote ans Ufer und brachte frische Vorräte für die Schaluppe, deren die Mannschaft sehr bedürftig war. Namentlich kaufte er auch 17 recht ansehnliche Tonnen Arak, mehrere kleinere Quantitäten ungerechnet, ferner ein Quantum Reis und eine Menge Früchte, Mangopflaumen, Kürbisse und noch vieles andere, auch Geflügel und Fische in Hülle und Fülle. Er kam niemals ohne eine bedeutende Ladung an Bord, da er nicht bloß für die Schaluppe, sondern auch für das andere Schiff Einkäufe machte. Und nachdem er nun eine halbe Schiffsladung Reis und Arak nebst einigen Schweinen und 6 oder 7 lebendigen Kühen aufgekauft, somit aufs Beste für unsere Vorratskammer gesorgt und unseren Leuten baldige Rückkehr versprochen hatte, segelten sie zu uns zurück. William war jederzeit ein willkommener Bote gewesen, nie aber mehr als eben jetzt, denn wir konnten in der Gegend, wohin wir unser Schiff gebracht hatten, nichts anderes bekommen als einige Mangofrüchte und Wurzeln, da wir uns nicht weiter ins Land hineinbegeben oder bekannt werden wollten, ehe wir Nachrichten von unserer Schaluppe erhalten hätten. Und wirklich war die Geduld unserer Mannschaft beinahe zu Ende, denn William hatte zu seiner Unternehmung 17 Tage gebraucht, sie aber wohl angewendet. Ende von Abschnitt 14.